Wir nehmen zurzeit vielen Menschen sehr viel Geld weg. Wie Hartz IV gemacht wurde. Es ist immer unruhig auf Parteitagen. Alle reden die ganze Zeit mit allen, obwohl ja immer jemand vorne auf der Bühne spricht, weil alle, die im Publikum sitzen oder an den Pressetischen, das Gefühl haben, dass das, was sie gerade denken, die besten und wichtigsten Gedanken in dieser riesigen Halle sind. Vor allem bei der SPD ist das so, weil da viele ein Problem mit Hierarchien haben, was erstmal ein Kompliment ist. Ich glaube, es hat gerade jemand Unwichtiges geredet, eine Delegierte aus einem Ortsverband vielleicht, als ich am 7. Dezember 2019 an Boris Pistorius, dem Innenminister Niedersachsens, vorbeilaufe. Wir sind uns schon oft begegnet, denn er wollte SPD-Parteivorsitzender werden und ich habe darüber geschrieben, habe ihn und seine Gegner bei ihrer Deutschlandtournee begleitet. In der Bundes-SPD war er einer der Favoriten. Von den Mitgliedern bekam er dann weniger Stimmen als erwartet.